Erster Salomo baute den Tempel fertig. Er baute auch seinen Palast. Er baute alles, was er wollte. Zweiter Gott kam noch einmal zu Salomo. Er war schon früher bei ihm. Dritter Gott sagte, ich habe dein Gebet gehört. Dieser Tempel ist jetzt heilig. Ich bin immer hier. Vierter, du sollst gut leben wie dein Vater David. Du sollst meine Regeln halten. Fünfter, dann bleibt deine Familie immer auf dem Thron. Das habe ich David versprochen. Sechster, aber vielleicht verlasst ihr mich. Vielleicht betet ihr andere Götter an. Siebter, dann nehme ich Israel das Land weg. Ich verlasse diesen Tempel. Andere Völker lachen dann über Israel. Achter, dieser Tempel wird dann kaputt sein. Die Leute werden fragen, warum tat Gott das? Neunter, die Antwort ist, sie haben Gott verlassen. Sie haben andere Götter angebetet. Darum kam das Unglück. Zehnter, Salomo baute 20 Jahre lang. Er baute den Tempel und den Palast. Elfter, König Hiram gab Salomo Holz und Gold. Salomo gab Hiram 20 Städte. Zwölfter, Hiram sah sich die Städte an. Aber sie gefielen ihm nicht. Dreizehnter, Hiram sagte, was sind das für Städte? Er nannte das Land Kabul. Vierzehnter, Hiram schickte Salomo sehr viel Gold. Es war sehr viel wert. Fünfzehnter, Salomo brauchte viele Arbeiter. Er baute den Tempel und die Mauer. Sechzehnter, der König von Ägypten eroberte eine Stadt. Er gab sie seiner Tochter. Sie war Salomos Frau. Siebzehnter, Salomo baute die Stadt Gezer wieder auf. Er baute auch Beth-Horon. Achtzehnter, er baute auch Baalat und Tamar in der Wüste. Neunzehnter, er baute Städte für Essen und Wagen. Er baute alles, was er wollte. Zwanzigster, es gab noch fremde Völker im Land. Sie waren keine Israeliten. 21. Salomo machte diese Leute zu Sklaven. Sie mussten für ihn arbeiten. 22. Die Israeliten waren keine Sklaven. Sie waren Soldaten und Beamte. 23. Es gab 550 Chefs für die Arbeit. Sie passten auf die Arbeiter auf. 24. Die Frau von Salomo zog in ihr Haus. Dann baute Salomo das Millo. 25. Salomo brachte Gott dreimal im Jahr Opfer. Er machte den Tempel fertig. 26. Salomo baute auch Schiffe am Meer. Der Ort heißt Ezion-Geber. 27. Hiram schickte seine Männer auf die Schiffe. Sie kannten das Meer gut. 28. Sie fuhren nach Ophir. Sie holten dort viel Gold für Salomo.